den Namen auf, es war etwas betont. Danach kam eine Pause, doch wir wollten noch nicht sterben. Die Platten waren zu schnell gemacht, gemacht von Noten Serben. Der Weg durch all die Jahre kannte viele Höhen und Tiefen. Doch wer kann Götter stoppen, die andere einst riefen? So gab es kein Zurück und wird es auch nie geben. Wir spielen nur für euch und ihr seid unser Leben. Wir sind immer noch die, die wir mal waren. Es hat sich nichts geändert, außer ein paar Haaren. Die Vergangenheit bleibt Gegenwart, solange es uns geht. Denn damals wie heute sind wir nicht unbedingt beliebt. Angefeindet, angestarrt, doch niemals zu erreichen. Namen sind wie Scheuern auf, die Gesichter sind die gleichen. Der Weg durch all die Jahre kannte viele Höhen und Tiefen. Doch wer kann Götter stoppen, die andere einst riefen? Wir sind immer noch die, die wir mal waren. Es hat sich nichts geändert, außer ein paar Haaren. Die Vergangenheit ist Gegenwart, solange es uns gibt. Denn damals wie heute sind wir nicht unbedingt beliebt. Take care.